Meine Damen und Herren, ich bin romantisch und ich schwärme so für die Natur. Und ich gehe Rasinger spazieren, gerade in Frühling über Wald und Flur. Meine Damen und Herren, seien Sie mal ehrlich, dienen wir so wie mir entgeht. Und Sie brauchen sich auch nicht so schämen, denn romantisch sein ist schön. Nacht im Mai, da kann so viel passieren, man kann sein Herz verlieren, und das geht 1, 2, 3. In einer Nacht im Mai, da kann man herrlich träumen, und unter grünen Bäumen geschieht so mancherlei. Und wie der frühe Morgen braut und laut der erste Handgriff, so lange spielt man bräutigam und traut, bis die erste Bahn geht. Da bin ich auch dabei, gestand nur keiner wissen, ich möcht so gerne küssen, in einer Nacht im Mai, in einer Nacht im Mai. Bräutigam und Braut, bis die erste Bahn geht.